И вот я сегодня хочу говорить на тему. Und ich möchte heute auf das Thema sprechen. Пять условий для Божьего царства. Fünf Voraussetzungen für das Reich Gottes. Пять условий для постоянного пребывания Божьего царства в твоей жизни. Also fünf Voraussetzungen, dass das Reich Gottes beständig in deinem Herzen bleibt. И вот пастор говорил два воскресенья подряд. Und Pastor hat darüber zwei Sonntage hintereinander gepredigt. О пяти оправданиях. Über die fünf Rechtfertigungen. Чтобы не изменяться. Oder Ausreden, damit man sich nicht verändert. Вы еще помните, да? Könnt ihr euch noch erinnern darüber? Но у нас всегда есть оправдания. Aber wir haben ja immer Rechtfertigungen. У кого-то не пять, у кого-то может даже десять. Vielleicht hat jemand nicht fünf, sondern sogar zehn. Но мы сегодня поговорим тоже о пяти условиях. Aber wir werden heute auch über die fünf Voraussetzungen reden. Чтобы Бог пришел в твою жизнь. Damit Gott in dein Leben kommt. Чтобы Он наполнил ее. Damit dein Leben erfüllt. И вот если эти хотя бы пять причин, wenn wir diese fünf Voraussetzungen будут в твоей жизни, in deinem Leben sein werden, тогда Царство Божие никогда не покинет тебя. Dann wird das Reich Gottes niemals dich verlassen. Божье присутствие всегда будет в твоей жизни. Und Gott seine Gegenwart wird immer bei dir sein. Так что открывай свои уши. Deswegen mach deine Ohren jetzt auf. И свое сердце. Dein Herz. Слушай сердцем. Und hör mit deinem Herzen zu. Как жить так, чтобы Бог царствовал в нашей жизни? Wie soll man leben, dass Gott in unserem Leben herrscht? Господь, Он везде и всюду. Denn der Herr ist hier und dort und überall. Но Царство Божие приходит только в определенные места на этой земле. Aber das Reich Gottes kommt nur auf die bestimmten Orte, auf den bestimmten Platz auf dieser Erde. И знаете, Господь царствует не во всех жизнях. Und so wie es aussieht, herrscht der Herr nicht in jedem Leben. Поэтому Иисус нас призвал молиться. Deswegen hat Jesus uns dazu berufen und aufgefordert zu beten. Да придет царствие твое. Reich Gottes komme. Okay, как жить так, чтобы Бог царствовал в нашей жизни? Also wie soll man denn leben, dass Gott in unserem Leben herrscht? Хотим? Wollen wir das? Хотим. Wir wollen das. Мы все имеем разные цели в жизни. Also wir haben alle Ziele in unserem Leben. Но у всех у нас. Aber bei uns allen есть одна общая цель. Haben wir alle ein gemeinsames Ziel. Это небеса. Das ist der Himmel. Куда мы все хотим прийти. Wo wir alle hinkommen wollen. Чтобы соединиться с нашим Господом. Um uns mit unserem Herrn zu verbinden. Но вот Иисус сказал однажды. Aber Jesus sagte mal, что Царство Божие, оно начинается здесь, на земле. Dass das Reich Gottes schon hier auf der Erde beginnt. И мы сейчас пели, да? Und wir haben jetzt gesungen, что чудеса могут происходить. Wunder können geschehen. Потому что Божий Дух посреди нас. Denn Geist Gottes ist unter uns. Мы видим Божие, Бог что-то здесь. Wir sehen, dass Gott hier ist. Понимаете? Потому что Царство Божие посреди нас. Denn das Reich Gottes ist unter uns. Давайте мы прочитаем от Луки 17 глава, 20-21 стих. Lass uns mal aus Lukas 17 die Verse 20 und 21 vorlesen. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Вот как раньше, так сейчас многие думают, что Царство Божие придет заметным образом. So wie früher, wie auch jetzt, denken manchmal manche, dass das Reich Gottes so kommt, dass man das auch sehen kann. Вот вдруг у всех правителей земли проснется совесть. Plötzlich bei allen Herrschern der Welt kommt plötzlich, wie soll man sagen, Gewissen. Sie bekommen Gewissen. И они покаются. Sie werden alle sich bekehren. Начнется пробуждение. Es kommt zu einer Erweckung. Да, некоторые так думают. Manche denken so. Или вот как было бы здорово. Oder zum Beispiel, es wäre so toll, если была бы такая страна. Wenn es so ein Land geben würde. Только для христиан. Nur für die Christen. Ну или хотя бы город. Oder wenigstens eine Stadt. Где все будут жить только христиане. Wo nur Christen leben werden. И всем будет так хорошо. Und es wird allen so gut gehen. Знаете, но вот такое же было. Wisst ihr, es war schon sowas, да. Да, Дауи, такой был проповедник и евангелист. Es gab so einen Evangelisten und einen Prediger Dawi. Апостол Дауи. Es war ein Apostel. Так устал от критики преследований. Der war so müde von der Kritik der Verfolgung. Он купил недалеко от Чикаго кусок земли. Er hat in der Nähe von Chicago sich ein Grundstück gekauft. И построил город Сион. Und hat eine Stadt Zion gebaut. Но, знаете, он забыл. Wisst ihr, aber er hat vergessen, что там поселились грешники. Dass dort auch die Sünder dazu gekommen sind. Хотя и святые. Obwohl sie auch heilig waren. Поэтому вся его эта идея, она была просто утопией. Deswegen war seine Idee absolut sinnlos. Да. И вот Иисус сказал, что Царствие Божие имеет начало здесь на земле. Und so sagte Jesus, dass das Reich Gottes seinen Anfang hier auf der Erde hat. И оно уже посреди нас. Und es ist schon mitten unter оно uns. Оно уже здесь. Das ist bereits schon hier. Скажи уже. Sag mit mir, es ist schon hier. Здесь. Es ist schon hier. Внутри нас есть. In uns innen, das ist da. И это. Und das. Наша праведность и любовь к Богу. Das ist unsere Gerechtigkeit und unsere Liebe zu Gott. Это мир с Богом. Das ist der Friede mit Gott. Мир в сердце. Das ist der Friede in unserem Herzen. Посреди всех этих бурь и проблем, которые нас окружают. Und mitten in diesem Sturm und mitten in diesen Problemen, was uns umgeben. Потому что мы знаем, что Бог печется о нас. Denn wir wissen, dass Gott sich um uns sorgt. И радость во Святом Духе. Und die Freude im Heiligen Geist. Иисус здесь. Jesus ist hier. Он в моей жизни. Er ist in meinem Leben. Он рядом. Er ist nebendran. Он любит меня. Er liebt mich. Он заботится обо мне. Und er sorgt sich это um mich. Не, разве это не здорово? Ist das nicht toll? Okay. Господь Der Herr дал нам Царствие Божие здесь, на земле. Hat uns bereits das Reich Gottes hier auf der Erde gegeben. А когда оно приходит? Wann kommt das dann? Когда приходит Царствие Божие? Wann kommt das Reich Gottes? Да когда Иисус приходит в твою жизнь? Wenn Jesus in dein Leben reinkommt. Когда ты пригласил его стать этим Господом и Спасителем? Als du ihn eingeladen hast, zu deinem Retter und zu deinem Erlöser zu werden. Царство Божие пришло в твою жизнь. Kam das Reich Gottes in dein Leben hinein. Хорошо, оно пришло. Okay, es ist gekommen. Но как его удержать? Und wie soll man denn das festhalten können? Давайте мы прочитаем из основного нашего текста сегодня. Lass uns mal jetzt in unserem Text vorlesen, was wir als Beispiel genommen haben. Psalm 14, 1 по 5 стих. Das ist der Psalm 15, die Verse 1 bis 5. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet vom Herzen? Wer keine Verleumdung herumträgt auf seine Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält, wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Okay. Ну, во-первых, здесь говорится о каких-то горах, да? Also, als allererstes wird hier gesprochen über irgendwelche Berge. Да, где живет Господь? Also, wo wohnt der Herr? Знаете, однажды Моисей поднялся на гору Синай. Wisst ihr, der Mose ist einmal auf den Berg Zion gestiegen. И Синай. Синай, sorry. Синай. Чтобы повстречаться там с Богом. Um dort Gott zu treffen. Да, Господь захотел с ним встретиться именно там. Ja, der Herr wollte unbedingt ihn dort antreffen. Но это не значит, что вот теперь всем желающим встретиться с Богом. Aber es bedeutet nicht, dass diejenigen, die ein Treffen mit Gott wünschen, должны обязательно подниматься на какие-то горы, müssen unbedingt auf irgendwelche Berge steigen, и встречаться там. Und ihn dort zu treffen. Иисус спустился к нам с небес на землю. Jesus kam zu uns auf die Erde von oben. И сейчас мы можем встречаться с ним сколько угодно. Und jetzt können wir uns mit ihm treffen so viel wie wollen. Каждый день. Täglich. Там, где ты находишься. Dort, wo du bist. Ты можешь встречаться с ним. Du kannst ihn dort antreffen. Общаться с ним. Mit ihm sich zu unterhalten. Соединяться с ним. Mit ihm sich zu verbinden. И жить в его присутствии. Und in seiner Gegenwart zu leben. Это здорово. Und das ist toll. Вы знаете, так вот часто бывает в нашей жизни. Wisst ihr, oftmals passiert das so in unserem Leben. Мы переживаем какое-то большое благословение. Wir erleben einen großen Segen in unserem Leben. И мы порхаем крылья там. Und wir schweben so auf der Wolke 7. Вот теперь я начинаю новую жизнь. Jetzt fange ich das neues Leben an. Но потом приходит каждодневность, рутина. Und dann kommen die Routine, die alltäglichen Dinge in deinem Leben. И мы как будто спускаемся с этой горы снова. Und als ob wir von diesem Berg wieder runtersteigen. И наша жизнь, она как будто похожа. Und unser Leben ähnelt dann. Как будто мы то входим в тронный зал Господа, то выходим, то входим, то выходим. So ungefähr, als ob wir in den Thronsaal des Herrn reinkommen, dann wieder rausgehen, reinkommen, dann wieder rausgehen. Конечно, нам это не нравится. Natürlich gefällt das ihnen nicht. Потому что мы хотим оставаться там, правда? Natürlich gefällt es uns nicht, denn wir wollen ja dort bleiben. Мы с вами были созданы для Божьего присутствия. Wir alle zusammen sind geschaffen gewesen für Gott seine Gegenwart. Чтобы пребывать там. Um dort zu sein. И однажды Иисус сказал такие слова. Und Jesus sagte mal solche Worte. Если пребудете во мне. Wenn ihr in mir seid. И слова мои вас пребудут. Und meine Worte in euch bleiben. То чего бы вы ни попросили. Dann egal um was ihr bittet. Будет вам. Es wird euch gegeben, geschehen. Вот вам секрет отвеченных молитв. Da ist jetzt das Geheimnis von den erhörten Gebeten. Okay, как же жить в Божьем присутствии? Also wie soll man dann in, also wie lebt man in Gott seine Gegenwart? Любые отношения начинаются с дружбы. Так? Also egal welche Beziehungen, sie fangen immer mit der Freundschaft an. Как в браке? Wie in der Ehe? Точно так же с Господом. Genauso mit dem Herrn. Они начинаются с дружбы. Sie fangen mit einer Freundschaft an. Когда ты общаешься с ним. Wenn du dich mit ihm unterhältst. Когда ты расслабляешься, отдыхаешь его присутствие. Wenn du dich entspannst, wenn du zur Ruhe kommst in seine Gegenwart. Когда ты делишь свою жизнь с ним. Wenn du dein Leben mit ihm teilst. И вот Господь, Он не желает, чтобы мы ходили туда-сюда по горам. Und der Herr wünscht sich nicht, dass wir ständig hin und her laufen, auf die Berge steigen und runter. Он предлагает нам поселиться на Его святой горе. Sondern er bietet uns an, dass wir auf seinem Berg wohnen bleiben. И пребывать там. Und dort auch bleiben und sind. Скажи, пребывать. Sag mit mir, dort bleiben. Пребывать. Dort bleiben. Bleiben. Пребывать. Also bleiben. Okay. Запомните это слово, оно хорошее. Also merkt euch dieses Wort, es ist ein sehr gutes Wort. Und letztes Mal haben wir die Geschichte über die Samariterin gehört. Sie hat Jesus damals am Brunnen getroffen. Und so kam es zu einem Gespräch zwischen ihnen. Die Samariterin war eine Hure. Aber sie hatte ein suchendes Herz gehabt. Она была жаждущей. Sie war hungrig und sie war durstig. Она искала любви, правда, искала ее не там. Sie hat nach der Liebe gesucht, aber leider nicht da, wo es suchen sollte. И вот она разговаривает с Иисусом. Und unterhält sie sich mit Jesus. И она задает ему вопрос, который ее мучил. Und sie stellt ihm eine Frage, was sie schon längst gequält hat. Как нужно общаться с Богом? Wie soll man mit Gott sich unterhalten? Она понимала, что она недостойна прийти в Иерусалим, войти в храм. Sie hat gewusst oder sie hat erkannt, dass sie nicht würdig war, nach Jerusalem zu kommen. Она же блудница, самарянка, да? Denn sie ist eine Samariterin, dazu eine Hure. Кто ее пустит туда? Also wer soll sie dort reinlassen? Она уже привыкла, что ее все презирали. Sie war schon gewöhnt, dass jeder sie verachtete. И вот сидит Иисус. Und so sitzt Jesus da. И она уже сразу поняла, что он пророк. Und sie hat gleich begriffen, dass ein Prophet ist. И она не чувствовала презрения от него. Sie hat keine Verachtung von ihm gespürt. Она чувствовала любовь от него. Sie spürte Liebe von ihm. И душа ее трепетала. Und ihre Seele zitterte и вот когда Иисус сказал, bebte davon. Und als Jesus zu ihr sagte, настало время, es ist die Zeit gekommen, когда истинные поклонники, wo die wahren Anbeter, скажи, истинные sag поклонники, mit mir, wahre Anbeter, будут поклоняться Отцу, werden den Vater anbeten, в духе и истине, im Geist und in der Wahrheit. Ибо таких поклонников ищет себе Отец. Denn solche Anbeter sucht sich der Vater. И она поняла, что Бог зовет ее. Und sie hat begriffen, dass Gott sie ruft. Она была готова дать ему свое сердце. Und sie war bereit, ihr Herz ihm hinzugeben. И вот Бог ищет себе поклонников, und so sucht Gott sich solche Anbeter, которые будут любить Его самого, а не то, что Он может им дать. Die ihn lieben, ihn, wie er ist, und nicht das, was er ihnen geben kann. И вот как же жить в Божьем Царстве здесь на земле? Und wie soll man dann im Reich Gottes hier auf der Erde leben? И ответ мы находим в этом 14-м псалме. Und die Antwort finden wir in diesem Psalm 15. David называет здесь несколько пунктов, also, David nennt hier ein paar Punkte, которые удерживают нас на горе его присутствия. Die uns halten, zurückhalten oder halten auf diesem Berg in seiner Gegenwart. Я хочу выделить пять из них. Und ich möchte fünf davon unterstreichen. Punkt первый. Also der Punkt eins. Наши ноги. Unsere Füße. Наши ноги. Unsere Füße. Окей, читаем еще раз второй стих. Wir lesen noch mal den Vers 2. Тот, кто ходит непорочно. Кусочек, да? Тот, кто ходит непорочно. Wer in Unschuld wandelt. Ты избираешь его тем, что ты почитаешь его тем, что избираешь правильные пути. Du ehrst ihn damit, indem du die richtigen Wege wählst, которые угодны Богу, die Gott gefallen. Ты избираешь. Du wählst das. Твоя воля решает. Dein Wille entscheidet das. Какие пути ходить, да? Also welche Wege du gehen sollst, nicht wahr? Даже если плоть вопит. Auch wenn dein Fleisch rumschreit. Хочу то, хочу это. Ich will das, ich will jenes. Но ты избираешь чистые пути. Aber du wählst trotzdem die reinen Wege. И ты выбираешь жить в страхе Божьем. Und du wählst in Gottes Ehrfurcht zu leben. Страх Божий. Что такое страх Божий? Was ist die Ehrfurcht vor Gott? Ой, боюсь, боюсь. Oh, ich habe Angst. Нет, страх Божий. Nein. Die Ehrfurcht vor Gott. Это когда тобой руководит не твоя свобода. Wo nicht dich deine Freiheit dich regiert. А почтение к Богу. Sondern der Respekt vor Gott. Не то, что я хочу, отец. Nicht das, was ich will, Vater. Но то, что ты хочешь. Sondern das, was du willst. Это есть страх Божий. Das ist die Ehrfurcht vor Gott. Ну кто из нас не грешил на дорогах, да? Also wer hat von uns nicht gesündigt auf seinen Wegen? Проехал на светофор. Du fährst an der Ampel vorbei. Красный свет, да? Du fährst bei der roten Ampel durch. Сразу раз нет ли полиции, und dann, да? Und dann gleich guckst du dich um, ob die Polizei in der Nähe ist. Или зайцем проехал в транспорте в метро. Oder man fährt schwarz in der U-Bahn. Так быстренько, где нет ли контролёров? Und schnell guckt man sich um, ob der Kontrolleur da ist. Полиция и закон нужны для нарушителей. Denn die Polizei und der Gesetz braucht diejenigen, die das Gesetz verstoßen. Тот, кто живет в страхе Божьем. Derjenige, der in Ehrfurcht Gottes lebt. Он имеет в самом себе закон. Er hat in sich selbst das Gesetz. И ему не легко его не нарушать. Und ihm fällt es leicht, dieses Gesetz nicht gegen dieses Gesetz zu verstoßen. Okay, праведные пути. Also das erste sind die richtigen Wege. Ходить непорочно. Also praktisch gerecht diese Wege zu gehen. Okay, Punkt второй. Punkt zwei. Сердце. Das Herz. Мы читаем еще раз первый, второй стих. Also wir lesen noch mal den ersten und den zweiten Vers. Кто может пребывать в жилище твоем? Вопрос. Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Also Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet vom Herzen? Дорогие мои, meine Lieben, Господь знает помышления наших сердец. Der Herr kennt die Absichten und Gedanken unseres Herzens. Он знает наши мечты. Er kennt unsere Wünsche. Он знает наши желания. Er kennt unsere Träume. И он также знает наши мысли, которые мешают нам уснуть. Auch kennt er die Gedanken, die uns dabei stören, gut einzuschlafen. Вот говорить истину в своем сердце. Also die Wahrheit in seinem Herzen zu reden. Это значит жить прозрачно перед Богом и перед людьми. Das bedeutet gläsern, durchsichtig vor Gott und vor Menschen zu leben. Не хитрить. Nicht zu schummeln. Не выкручиваться. Nicht sich rauszuwinden, Ausreden zu suchen. Не мошенничать. Und nicht zu tricksen. И даже не помышлять об этом. Und sogar nicht einmal einen Gedanken darauf verlieren. Mm-hmm. Вот лукавое сердце, оно отвращает лицо Божье от нас. Also ein hinterhältiges Herz, das bringt Gott von uns weg, also sein Gesicht dreht sich von uns weg. Лукавство – это черта дьявола. Also die Hinterhältigkeit ist eine Charaktereigenschaft vom Teufel. Он всегда был обманщиком. Er war immer ein Lügner. А мы с вами. Und wir miteinander. Мы с вами. Wir miteinander. Письмо Христово. Wir sind der Brief von Jesus. Читаемое. Das gelesen wird, das erkannt wird von allen Menschen. Amen. Amen. Amen. Zum Beispiel in dem Psalm 24, der reines Herz hat, тот получит благословение от Господа. Der wird den Segen vom Herrn bekommen. Иисус сказал, чистое сердце Бога узрят. Jesus hat gesagt, diejenigen, die reines Herz haben, die werden Gott sehen. Смотрите, чистое сердце. Schaut her, reines Herz. привлекает Бога. Das zieht Gott an. Что такое чистое сердце? Was ist ein reines Herz? Это не стерильная жизнь. Das ist kein steriles Leben. Когда ты исполняешь вот каждую букву закона. Wo du jeden Buchstaben des Gesetzes erfüllst. Слепое исполнение закона не дало евреям чистого сердца. Also das blinde Erfüllen des Gesetzes hat die Israeliten nicht davor bewahrt. Поэтому Иисус пришел. Deswegen kam ja auch Jesus auf diese Erde. Но как обрести чистое сердце? Aber wie bekommt man ein reines Herz? Если у нас чистые сердца, wenn wir reine Herzen haben, мы имеем близкие отношения с Богом. Dann haben wir eine nähere, enge Beziehung mit Gott. Чистые сердца тянутся к Богу. Denn die reinen Herzen, die fühlen sich dahin gezogen zu Потому Gott. Что Ну, не надо прятаться, правда? Das, weil man Чистое soll sich ein, сердце. Also ein reines Herz versteckt sich nicht vor Gott. Лукавство же загрязняет наше сердце. Und die Hinterhältigkeit, sie verschmutzt unser Herz. Сейчас чистое сердце, лукавое сердце. Понимаете, я сравниваю. Also, versteht ihr, ich zeige euch jetzt den Unterschied zwischen einem reinen Herz und einem hinterhältigen Herz. Что такое лукавство? Was ist die Hinterhältigkeit? Вот как получить чистое сердце, да? Und wie bekommt man ein reines Herz? Смотри, что твое сердце не было лукавым. Schau her, dass dein, also pass auf, dass dein Herz nicht so hinterhältig wird. Oder nicht hinterhältig wird. Was ist eine Hinterhältigkeit? Das ist die Schummelei. Das ist, wo du so tust, als ob. Лицемерие. Das ist Heuchelei. Вероломство. Das ist, ja, wenn du, ja, frech bist. Und wir lukавим. Also wir sind hinterhältig. Когда мы не называем вещи своими именами. Wenn wir die Dinge nicht mit ihren Namen nennen. Когда мы выкручиваемся вместо того, чтобы признать свою вину. Wo wir Ausreden suchen, anstatt unsere Schuld einzugestehen. Начинаем винить других в таком случае. Und in dem Fall fangen wir an, andere zu не beschuldigen. Не признаем свои ошибки. Wenn wir unsere Fehler nicht eingestehen. Но мы все понимаем, что такое лукавство, правда? Also wir alle verstehen, was eine Hinterhältigkeit ist. И вот есть определенное состояние нашего сердца. Und es gibt so eine bestimmte Haltung unseres Herzens, entweder Aufrichtigkeit oder Hinterhältigkeit. Okay? Punkt 3, der uns hält auf dem Berg seiner Gegenwart, also unsere Zunge und unsere Ohren. Wir lesen Vers 3 und Vers 4. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, окей, третий стих. Also nur Vers 3. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seine Zunge, wer seinen Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Окей, вот как оказывается. So sieht das jetzt aus. А это проблема стара, как мир. Und dieses Problem ist so alt wie die Welt selbst. Даже Давид сталкивался с этой проблемой. Sogar David kam mit diesen Problemen. Клевета. Ja, also diese Verleumdung. Такая сладкая. Die ist so süß. Такая интересная. Die ist so interessant. Такая заманчивая. So verlockend. А начинается все. Und alles fängt damit an. С любопытства. Mit Neugier. С любопытства. Mit Neugier. Вот когда люди говорят, что любопытство это не порок, слышали? Wenn die Menschen sagen, dass Neugier kein, also nicht Schlechtes ist. Это неверно. Das stimmt nicht. Это порок. Das ist was Schlechtes. Да. Это грех. Das ist eine Sünde. Я вам докажу сейчас. Und ich werde es euch beweisen. Потому что люди, которые постоянно суют свой нос не в свои дела. Denn die Menschen, die ständig ihre Nase irgendwo hinstecken, was sie nicht angeht. Они не видят, не замечают вот этой границы между истиной и ложью. Also sie sehen nicht, sie merken nicht diese Grenze zwischen der Wahrheit und der Lüge. Они просто любопытны. Sie sind einfach nur neugierig. Они просто хотят знать. Sie wollen einfach nur wissen. Okay. Им хочется все про всех знать. Sie wollen alles über jeden was wissen. Послушайте. Aber hör zu. Их уши, ihre Ohren, настроены не на ту волну, sind nicht auf die richtige Welle eingestellt. Вместо того, чтобы ловить Божий голос, anstatt Gott seine Stimme zu empfangen, они слушают сплетни. Hören sie die Gerüchte. Понимаете? Versteht ihr? И вот они попадаются на крючок дьявола. Und so kommen sie in die Falle vom Teufel. Дьявол может украсть у них. Teufel kann ihnen stehlen. Через их уши и через их язык. also durch ihre Ohren und durch ihre Zunge, das Wertvollste, was sie besitzen, das sind ihre Seelen. Versteht ihr? Дьявол, der Teufel ist listig. Das sind wir nur so naiv. Знаем, понимаем, как он действует. Wir wissen nicht, wir verstehen nicht, wie er so handelt. Вот, когда мы не обуздываем свой язык, und wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, когда мы не контролируем то, что мы слышим, wenn wir nicht kontrollieren, was wir alles so hören, или свое любопытство не контролируем, oder unser Neugier nicht kontrollieren, мы можем даже потерять спасение души. Können wir sogar die Errettung unserer Seele verlieren. Это страшно, дорогие und das мои. Ist grau, das ist schlimm, meine Lieben. И мы здесь в третьем стихе видим, und im dritten Vers sehen что wir клевета hier, стоит на одном уровне с тем, когда мы делаем кому-то зло. Dass die Verleumdung gleichgestellt wird, wenn wir jemand anderen was Böses tun. Когда мы кого-то негативно обсуждаем. Wenn wir jemand negativ beurteilen. Мы делаем зло в глазах Господа. Wir machen das Böse in Augen des Herrn. Клевета и сплетни – это грех. Also Verleumdung und die Gerüchte ist eine Sünde. А Иисус, Он учил нас любить друг друга. Aber Jesus hat uns gelehrt, dass wir einander lieben sollen. И потому люди узнают, что мы Его ученики. Und die Menschen werden dann erst sehen, dass wir seine Jünger sind, wenn wir Liebe haben werden. Deswegen lass uns lieber einander segnen. Amen. Amen. Und nicht zu beurteilen. Ja? Also der Punkt 4. Das sind unsere Augen. Der Vers 4. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Also diejenigen, die die Menschen verächtlich ansehen, aber derjenige, der den Herrn fürchtet. У Божьего человека нет раздвоенных принципов. Also ein Mensch Gottes, der hat keine doppelten Prinzipien, die, он die может sich различать грех и праведность. Er kann unterscheiden, was Gerechtigkeit ist und was Sünde ist. Для Божьего человека подлость исключена. Also für Gottes Mann ist diese Hinterhältigkeit ausgeschlossen. Он готов защищать слабых. Er ist bereit, die Menschen, die schwach sind, zu verteidigen. И Божий человек und Gottes Mann не воюет со своими. Er kämpft nicht gegeneinander, also gegen seine. Даже если взгляды немножко отличаются. Auch wenn die Meinungen ein wenig sich unterscheiden. Божий человек, Gottes Mann, он защищает дело Христа и его церкви. Er verteidigt das Werk von Christus und von seiner Gemeinde. Понимаете? Versteht ihr? Мы иногда можем быть чем-то несогласными. Wir können manchmal nicht allem zustimmen. Но мы не воюем друг с другом. Aber wir kämpfen nicht miteinander. Потому что у нас один Господь. Denn wir haben einen Herrn. И мы его церковь. Und wir sind seine Gemeinde. Amen. Amen. Okay, Amen. Это хорошо. Das ist gut. Mm-hmm. И вот глаза, они играют огромную роль в сохранении чистоты нашего сердца. Und so spielen die Augen eine sehr große Rolle, indem dass wir unser Herz in Reinheit behalten. Если мы взираем на Слово Божие, wenn wir das Wort Gottes ansehen, мы начинаем сиять, dann fangen wir an zu leuchten, zu strahlen. Но когда мы смотрим на то, что нас оскверняет, aber wenn wir auf das schauen, was uns beschmutzt, мы не просто засоряем свой разум, wir verschmutzen nicht nur unseren Verstand, но мы, во-первых, вводим себя в искушение. Also als allererstes bringen wir uns in die Versuchung. Второе, мы позволяем тьме укореняться в нас. Wir erlauben der Finsternis, der Dunkelheit in uns Wurzeln zu schlagen. Потому что поэтому нам так необходимо охранять наши глаза. Deswegen ist es so wichtig, unsere Augen zu bewahren. Also zu beschützen. Если тьма, нечистота засоряет наш разум. Also wenn Unreinheit und die Dunkelheit unser Verstand verschmutzt. Мы уже не можем видеть так, как должно. Wir können dann nicht mehr sehen, wie es sein soll. Мы пели, wir sehen deine Wirklichkeit. Wir haben gesehen, wir sehen deine Wirklichkeit. Мы пели, Господь, мы тебя видим. Wir haben gesungen, Herr, wir sehen dich. Когда у тебя мусор в сердце, в разуме, aber wenn du Müll hast in deinem Herzen und in deinem Verstand, можешь видеть его, kannst du ihn nicht sehen. Ты не можешь видеть его славу. Du kannst nicht seine Herrlichkeit ты sehen. Не можешь видеть его чудеса, твоей веры. Du kannst kein Wunder sehen und kein durch den Glauben. Твоя вера не работает просто. Und dein Glaube funktioniert einfach nicht. Mhm. И поэтому нам так необходимо охранять наши глаза. Deswegen ist es so wichtig, unsere Augen zu beschützen. Когда наше тело исполнено света, und wenn unser Körper mit Licht erfüllt ist, тогда грехи, они теряют над нами свой контроль. Dann verlieren die Sünden über uns die Kontrolle. Мы ходим в ощущение свободы. Wir gehen mit dem Gefühl der Freiheit. И когда мы сияем, und wenn wir strahlen, Тогда Господь ставит нас на подсвечники, да, как свои светильники. Dann stellt uns der Herr auf seinen Kerzenleuchter. Чтобы мы сияли. Wie eine Kerze, damit wir leuchten. И другие люди видят этот свет. Und die Menschen dieses Licht sehen können. Okay. Okay. Punkt 5. Punkt 5. Это очень важно. Sehr wichtig. Наша верность. Unsere Treue. Читаем 4. стих 2. части. Wir lesen den Vers 4, den zwar die zweite Hälfte. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? Derjenige, der das Irdische beschwört oder geschworen hat am Irdischen. Das russische перевод он очень странный. Also die russische Übersetzung ist ein bisschen seltsam. Es как бы клясться злому, то есть неправедному. Also das heißt, dass man was Ungerechtes mit was Ungerechtem schwört. Сейчас мы поговорим об этом. Wir werden jetzt gleich darüber reden. Вот немецкий перевод, например, Hoffnung für alle, звучит так. Also deutsche Übersetzung Hoffnung für alle ist so. Это ближе к оригиналу. Das ist ein bisschen näher zum Original. Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. То есть Давид здесь говорит. Also derjenige, der Also David sagt hier, Божий человек сдерживает свои обещания другому человеку. Also Gottes Mann hält seine Versprechen, die einem anderen Menschen gegeben hat. Даже если это приносит ему убытки. Auch wenn es ihm Nachteile bringt. Если ему вдруг стало это невыгодно. Wenn es plötzlich für ihn nicht mehr so günstig ist. Если ты пообещал, wenn du was versprochen hast, будь человеком слова. Dann sei ein Mann des Wortes. Mm-hmm. И здесь речь идет о Об обещании человеку человеку, понимаете? Und hier ist die Rede über die Versprechung zu Mensch zu Mensch. Можно ли положиться на твои слова? Kann man denn sich auf deine Worte verlassen? Okay. Бог okay. внимательно следит за нашей верностью. Gott schaut ganz Aufmerksamkeit, was unsere Treue anbetrifft. Не только по отношению к нему. Nicht nur in Bezug auf ihn. Также по отношению друг к другу. Sondern in Bezug auf dem anderen. Как в церкви. Wie in der Gemeinde. Как в семье. Wie in der Familie. И вообще по отношению к другим людям. Und überhaupt in Bezug auf andere Menschen. Будь человеком слова. Sei ein Mann des Wortes. Не будь скользким, то да, то нет. Sei nicht so glitschig, mal so, mal so. То есть мы выбираем определенные принципы в жизни. Also wir wählen bestimmte Prinzipien in unserem Leben. Чистое сердце избирает Божьи принципы. Also reines Herz wählt Gott seine Prinzipien aus. Лукавое сердце постоянно изворачивается. Und hinterlistiges Herz, das windet sich ständig raus. И вы знаете, сейчас достаточно христиан. Weißt du, es gibt jetzt genügend Christen. Я не могу об этом не сказать. Ich kann das nicht verschweigen. Хотя время уже поджимает. Obwohl jetzt wir schon Но fast gar keine я Zeit должна haben. Об этом сказать. Aber ich muss unbedingt das euch sagen. Сейчас достаточно христиан. Es gibt jetzt genügend Christen, которые однажды клялись Господу верности. Die mal Gott seine Treue geschworen haben. И они приняли его благодать. Sie haben seine Gnade angenommen. Но вот они как бы живут на шпагате, знаете. Aber sie leben irgendwie im Spagat. Да, они приняли его благодать. Ja, sie haben seine Gnade angenommen. Но в духовном мире. Aber in der geistlichen они Welt. Они вообще никак не влияют. Haben sie absolut keine Wirkung. Понимаете? То есть они теплые. Also sie sind lauwarm. Даже черт их не боится. Sogar der Teufel hat keine Angst Почему? Vor ihnen. Почему? Wieso? Ведь они знают, как правильно. Denn sie wissen, wie es richtig geht. Они знают. Sie wissen es. Как угодно Богу. Wie es Gott gefällt. Но. Aber. Они живут в постоянном компромиссе. Sie leben im ständigen Kompromiss. Кто-то не хочет меняться. Jemand möchte sich nicht verändern. Кто-то любит мир с его удовольствиями. Jemand mag die Welt mit all seinen Vergnügungen. Понимаете, это косые, кривые христиане, извините, да? Versteht ihr, das sind Christen, die behindert sind У нас und die здесь schielen. Also, wir haben solche hier nicht. Я не хочу никого обидеть. Also, ich möchte niemanden beleidigen. Но вы знаете, что это правда. Aber ihr wisst, dass es die Wahrheit это ist. Это вот такие, как бы, знаете, косые, кривые христиане, das да? Das sind die Christen, die schielen und die behindert sind. У которых один глаз смотрит на Бога. Bei denen ein Auge auf Gott schaut. А другой глаз смотрит в мир. Und der andere Auge in die Welt schaut. И одна нога у него как бы в Божьем царстве. Und irgendwie ist ein Fuß bei ihm im Reich Gottes. А другая постоянно куда-то хочет. Und der andere Fuß möchte immer это irgendwo anders hin. То есть мы понимаем, здесь что-то ненормально, правда? Also wir verstehen doch alle, dass hier etwas nicht stimmt, dass es etwas nicht normal ist. И так не должно быть. Und so soll es nicht sein. И из-за этого эти христиане, они неустойчивы. Und aus diesem Grund sind die Christen nicht mehr beständig. Они спотыкаются часто и падают. Sie stolpern sehr oft, sie fallen oft. Они не растут духовно. Sie wachsen nicht geistlich. Они постоянно сомневаются. Sie zweifeln ständig. Они не принимают никаких решений. Sie treffen keine Entscheidungen. И не любят радикальность. Und lieben diesen Radikalismus Вообще-то, nicht. Вообще-то радикальность это хорошее слово. Eigentlich ist Radikalismus ein gutes Wort. Потому что это означает верность в чем-то. Denn das да? bedeutet in irgendwo eine Treue. Да, эти христиане могут быть милые люди. Ja, die Christen können ziemlich kuschelige Leute sein oder höfliche. Но они не любят ссориться с грехами. Aber sie lieben es nicht, mit den Sünden zu streiten. Понимаете? А тот, кто дружит с грехами, aber derjenige, der Freundschaft hat mit Sünde, тот угодить Богу не может. Der kann Gott nicht gefallen. И вот эти христиане постоянно ищут какие-то ощущения. Und diese Christen, die suchen immer nach irgendwelchen Empfindungen. И они живут в полсилы. Und sie leben nur in mit der halben Kraft. Мы постоянно говорим: «Хочу силы, Господь!» Wir sagen ständig: «Herr, ich möchte deine Чтоб Kraft!» Как тогда, да, в апостолов! Damit es genauso wie damals bei den Aposteln alles Но war. Это от нас с вами зависит, Aber понимаете? Das hängt alles von uns Бог-то ab, von не изменился. Denn Gott hat sich ja nicht verändert. И вот такие христиане живут в полсилы. Und solche Christen leben nur in der halben Kraft. И они скучают в своем христианстве. Und sie sehnen sich in ihrem скучают, langweilen. Скучают, да. Also, langweilen. Ja. Sie langweilen sich in ihrem ja. Christentum. Поэтому хочу сказать, бойтесь этой скуки. Deswegen solltest du Angst haben vor да, Langeweile. Бойтесь этой скуки. Also du sollst Angst haben von dieser Langeweile. Потому что это может быть знаком для нас, что в нашем христианстве что-то пошло не так. Denn es könnte zu einem Zeichen sein, dass etwas in unserem Christsein nicht etwas stimmt. Mhm. Со Христом не может быть скучно. Denn mit Christus kann es nicht langweilig werden. Не может. Niemals. Не может. Niemals. И христиане, которые живут в обнимку с грешным миром, не могут угодить Богу. Und die Christen, die Welt, die praktisch in Umarmung der Welt leben, sie können Gott nicht gefallen. И я заканчиваю. Und ich komme zum Schluss. Просто хочу сказать свое свидетельство. Ich möchte einfach nur mein Zeugnis erzählen. Я как-то несколько лет назад смотрела Евровидение. So, vor ein paar Jahren habe ich Eurovision angeschaut. Ну, как бы солидный концерт вроде, да? Also man denkt sich, das ist ein solider Konzert. Я вот хотела насладиться этим. Wollte ich mich das genießen. Тогда еще не было там такого, как сейчас. Also dort, damals war das noch nicht so, wie es jetzt ist. И вот я сижу, слушаю. Und so sitze ich und höre zu. И я слышу, как Бог говорит в моем сердце. Und ich höre, wie Gott in mein Herz hineinspricht. Зачем ты позволяешь духу этого мира проникать в твое сердце? Wieso erlaubst du dem Geist dieser Welt in dein Herz durchzudringen? Знаете, я увидела вдруг. Wisst ihr, ich sah plötzlich вот с этой красивой музыкой, durch das hinter dieser schönen Musik, вот с этим праздником, hinter diesem Fest, красивые слова, красивые люди, das sind schöne Worte, schöne Menschen, там такая аморальность, dort ist so eine Amoral. Там такая нечистота. Dort ist so eine Unreinheit. Я не хочу никого осуждать. Ich möchte niemanden verurteilen hier. Но вы понимаете, вот этот дух этого мира. Aber versteht ihr, der Geist dieser Welt. И я вдруг почувствовала, буквально почувствовала, ощутила вонь. Ich habe wortwörtlich oder beziehungsweise habe mit meiner Nase diesen Gestank gespürt. И я подумала, и я. Und dann habe ich mir so душилась вот этой вонью. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie ich mit diesem Gestank mich parfümiert habe. Я сейчас не призываю вас одеть монашескую рясу. Es bedeutet nicht, dass ich euch jetzt dazu aufrufe, dass ihr die Mönchkutte anzieht. Я просто говорю, чтобы вы умели различать. Sondern ich möchte euch nur sagen, ihr sollt einfach fähig sein zu unterscheiden. И вот Господь, Он говорит, выйдите из этого мира. Der Herr sagt, geht aus dieser Welt hinaus. То есть мы живем в этом мире. Das heißt, wir leben in dieser Welt. Мы общаемся с людьми в этом мире. Wir haben Gemeinschaft mit den Menschen мы auf dieser Welt. Мы любим Welt. Людей. Wir lieben die Menschen. Но мы не участвуем в их грехах. Aber wir nehmen nicht teil an ihren Sünden. Потому что мы любим Господа. Weil wir den Herrn lieben. И мы призваны светить. Und wir sind dazu berufen zu leuchten. Мы призваны быть солью. Wir sind berufen dazu, Salz Мы призваны к тому, чтобы людям показывать на Иисуса, показать им правду, истину. Wir sind dazu berufen, den Menschen die Wahrheit zu zeigen. И вот мы становимся частью того, что мы принимаем в свое сердце. Und wir werden zu dem Teil, was wir in unser Herz aufnehmen.